Hörverständnisübung Nummer 2. Der kaputte Staubsauger. Ein Mann hat einen teuren Staubsauger gekauft. Aber schon nach zweimaligem Gebrauch geht das Gerät kaputt. Der Mann geht in das Geschäft, in dem er den Staubsauger gekauft hat, und beschwert sich. Guten Tag, womit kann ich dienen? Guten Tag, ich habe hier bei Ihnen vor einer Woche diesen Staubsauger hier gekauft. Ja, ja. Ich habe das Gerät zweimal benutzt und dann war es kaputt. Tja, das gibt's nicht. Doch, bitte, gucken Sie. Neues Gerät, ich bitte Sie. Ich weiß, ein fantastisches Gerät, Elex, alles klar, aber bitte, ich habe das zweimal benutzt. Moment mal, ich schau mal. Hier, probieren Sie es mal, stecken Sie mal in die Steckdose, ja? Tja, Sie haben recht, ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das... Offensichtlich ist da was nicht in Ordnung. Ob das am Kabel liegt, ob da ein Kurzschluss im Kabel ist oder am Motor irgendwas kaputt. Also naja, auf jeden Fall ist es kaputt. Das ist jetzt ganz gleich. In jedem Fall bekommen Sie natürlich die Reparatur kostenlos. Ja, das ist klar. Haben Sie Ihre Garantiekarte dabei? Ja, ja. Und einen Kassenzettel auch hier. Bitte schön. Tja, danke. Da würde ich gleich mal die Reparatur anmelden. Mhm. Ja, Sie sagen Sie mal, wie lange dauert denn so eine Reparatur überhaupt hier? Tja, im Moment schaut es etwas schlecht aus. Mhm. Wissen Sie, wir haben unsere Reparaturabteilung ist unterbesetzt. Wir haben Betriebsferien. Ach, lieber Gott. Sie müssen vielleicht doch mit 14 Tagen bis 3 Wochen schon rechnen. 14 ja. Tage? Nö, hören Sie mal, das geht nicht. Also das kommt überhaupt nicht. 14 Tage, 3 Wochen? Nein, es tut mir leid. Es ist Urlaubssaison. Ich kann es leider nicht ändern. Das verstehe ich, aber ich meine, schauen Sie mal, jetzt kaufe ich ein teures Gerät. 186 Mark hat das Ding gekostet. Elex. Weltmarke. Nicht? Und ich probiere das und probiere das zweimal und ja, dann... An mir soll es nicht liegen, aber ich kann hier auch nichts ändern. Ich will ein neues Gerät haben. Können Sie mir wenigstens ein neues Gerät geben dafür? Ja, das geht auch etwas schlecht. Wissen Sie, Sie haben das Gerät immerhin ja schon eine Woche in Benutzung. Ja, trotzdem. Also, gucken Sie mal, ich will Ihren Geschäftsführer sprechen. Ist Ihr Geschäftsführer da? Ich möchte mit ihm reden. Wenn Sie wollen, ich kann mal mit ihm reden. Na gut. Warten Sie einen Moment mal bitte. Ja, ist doch immer dasselbe. Naja. Mal sehen. Tja, also er meinte, in diesem Fall könnte man wirklich eine Ausnahme machen. Ah, das nicht. Das sieht also jetzt so aus, Sie geben das alte Gerät zurück und wir packen eben sofort ein neues ein und geben es Ihnen mit. Das finde ich nett, das finde ich kulant, so muss das auch sein. Da gehen Sie bitte zur Ausgabe, neben der Kasse. Ja, da packen wir Ihnen das neue Gerät sofort ein. Ist in Ordnung, gut. Das war doch der 102A. Der 102A, ja. Ja. Schön. Also vielen Dank, ja. Also ich hoffe, damit ist die Sache in Ordnung gebracht. Ja. Wiedersehen.